Podcast. Motherfucking Alkers. Die elektrische Großmutter zieht schon unsere Kinder. Keiner geht mehr aus, ein Schock landet erst im Winter. Ein Rap verdirbt die Kinder, die Rechnung geht nicht ohne mir. Es liegt nicht an mir, es liegt an Viva oder MTV. Ich hab der große Fernseher killt unsere Gesellschaft. Wo's Leben und Satz besitzt Stärke und die Welt macht. Und wer das kennt, der kann doch manipulieren. Es ist wie im Game, das viel Erfolg katapultieren. Kinder ruft 0906 mal die 6. Wie oft hört man den Text und diverses Geschwätz? Ich bin manchmal sogar selber ein bisschen entsetzt. Dass man sowas um 10 Cent hat, macht mir ein bisschen perplex. Das Niveau hat sich gesetzt und nicht auf höhere Ziele. Du zugegeben, es gibt nicht sehr viele, die es zu erreichen gibt, wenn ihr erträgt und so sieht. Und das logische Denken kollektiv und dummer erliegt. Wo ist das Leben? Ihr habt ja kein Leben. Die Frau sei gesegnet. Was sagt mir das Leben? Schau mir nur zu, was passiert und darfst nicht erleben. Wo ist das Leben? Ihr habt ihr kein Leben. Die Frau sei gesegnet. Was sagt mir das Leben? Ich bin mitten im Leben, doch statt aus wie gegen Regen. Schau mir nur zu, was passiert und darfst nicht erleben. Lieg auf der Couch und schau mal Sendungen an. Ziemlich oberflächlich und doch sind Hemmungen da. Schritt weiter und wieder Druck zu der nächsten Kriegsshow. Und es ist so, durch den Shit werde ich Shit zu. Und der Inhalt ist für mich schon wertlos wie diverse Grüne. Asoziale Penner verhandeln immer über ihre Löhne. Und so sitzt ihr da beim Kassel und zappt die Werbung weg. Draußen sterben die Leute, doch uns schaut es an Dreck. Viel leichter als da draußen in den Straßen. Es ist vor dem Fenster, Missstände auszulassen. Denn ein einziger Tastendruck macht dich glücklich. Nimm mit deinen Mitmenschen einfach keine Rücksicht. Die Kinder brauchen keine Naturdokumentationen mehr. Über Werbezeiten nachzudenken fällt den Fernsehschaftsrollen schwer. Wo ist das Leben? Ja,